Lesen Sie jetzt Aufgabe 2. Radio Pop und Rock, Ihr Musiksender. Heute fährt ein Auto durch Frankfurt. Auf diesem Auto ist ein großes Radio, an diesem Radio ist ein großes Schild. Ihre Aufgabe: Rufen Sie uns an, sagen Sie uns, was auf dem Schild steht, und Sie können gewinnen. Und was? 5 Karten für die Radio Pop und Rock Club Disco. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Radio Pop und Rock, Ihr Musiksender. Heute fährt ein Auto durch Frankfurt. Auf diesem Auto ist ein großes Radio, an diesem Radio ist ein großes Schild. Ihre Aufgabe: Rufen Sie uns an, sagen Sie uns, was auf dem Schild steht, und Sie können gewinnen. Und was? 5 Karten für die Radio Pop und Rock Club Disco.